Wir nahmen ein Album auf, schlossen einen Probevertrag mit Columbia Records ab und lernten sogar ein paar Akkorde. Und das alles neben unseren Vollzeitjobs und ohne irgendeinen Plan, wohin die Reise gehen sollte. Es war die Zeit unseres Lebens. Nichts ist so unaufhaltsam wie ein Güterzug voller Fuck yeahs. Haben Sie je erlebt, was es heißt, wenn alles wie von selbst läuft? Und Sie nur damit zu kämpfen hatten, Ihren Weg zu finden? Dann erinnern Sie sich bitte mal daran, wie Sie damals dachten. Was war Ihnen wichtig? Das können Sie heute nutzen, um sich Klarheit und den Tritt in den Hintern zu verschaffen, den Sie gerade benötigen. Hier kommen meine goldenen Erkenntnisse aus der Crotch-Zeit, die ich immer noch nützlich finde. Erstens, probieren Sie aus, womit Sie so durchkommen. Das Leben ist lächerlich. Ganz im Ernst. Wir haben keinen blassen Schimmer, was wir hier tun. Auf diesem rotierenden Planeten, mitten in einem riesigen Sonnensystem, hinter dem Gott weiß, was kommt. Es ist absurd, irgendetwas allzu wichtig zu nehmen. Es ist viel sinnvoller, dem Leben mit einer Warum-eigentlich-nicht-Einstellung zu begegnen, als mit gerunzelter Stirn. Zu den besten Sachen meines Lebens gehört mein Credo: Ich probier mal aus, ob ich damit durchkomme. Das mindert den Druck, klingt nach Punkrock und erinnert mich daran, dass das Leben nur ein Spiel ist. Stimmt schon, wenn man erwachsen ist, lasten mehr Verantwortung und Druck auf uns. Aber ich bitte Sie, es gibt unzählige Menschen, die viel mehr Grund zum Klagen gehabt hätten als Sie und die trotzdem triumphierten, weil sie sich was getraut haben, statt mit nasser Hose in einer Pfütze von Ausreden sitzen zu bleiben. Versuchen Sie es doch mal mit diesem Ansatz. Ich will einfach herausfinden, ob ich ein erfolgreiches Unternehmen gründen kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich dieses Jahr meine Schulden loswerden und noch 100.000 Euro obendrauf verdienen kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich 40 Kilo abnehmen kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich es schaffe, eines meiner Bilder für 50 Euro zu verkaufen. Ich will einfach herausfinden, ob ich meinen Traumpartner finden kann. Nehmen Sie den Druck aus der Sache und stürzen Sie sich ins Abenteuer. Zweitens, vergessen Sie die Zeit. Sind Sie je mit etwas so sehr beschäftigt, dass Sie plötzlich feststellen, dass Stunden verflogen sind, ohne dass Sie es gemerkt haben? Wie fühlen Sie sich dabei? Und wie oft am Tag passiert Ihnen das? Wenn Sie völlig in dem aufgehen, was Sie gerade tun, und dabei die Zeit vergessen, haben Sie es hochoffiziell in die Zone geschafft. Da Sie dort so viel Zeit wie möglich verbringen wollen, nicht wahr? Werfen Sie einen Blick auf Ihr Leben. Überlegen Sie, wie es sich einrichten lässt, öfter solch einen Flow zu haben. Als erstes finden Sie heraus, welche Tätigkeiten Ihres Jobs und was genau in Ihrem Privatleben Sie die Zeit vergessen lassen. Dann finden Sie einen Weg, diese Dinge öfter zu tun. Stellen Sie jemanden ein. Keine Ausreden, der die Arbeiten übernehmen kann, die Sie scheuen. Tun Sie sich mit jemandem zusammen, der in den Dingen, die Ihnen nicht so liegen, gut ist. Jemanden, der Sie gern macht, damit Sie mehr Zeit für das haben, was Ihnen am Herzen liegt. Finden Sie einen Weg. Überlassen Sie Ihr Leben nicht einfach den Umständen. Das tun nur Memmen. Sie können Ihr Leben genau so gestalten, wie Sie es wollen. Also packen Sie es bei den Eiern und machen Sie die Dinge, die Sie gern tun, zur Priorität. Drittens, bleiben Sie Anfänger. Wenn man eine Band gründet, ohne sein Instrument zu beherrschen, ist es einem egal, ob man grottenschlecht ist. Man weiß das ohnehin. Wenn man dann lernt, Musik zu machen, wird die Sache ernst. Man wird überkritisch und hart sich selbst gegenüber. Dabei bleibt der Spaß auf der Strecke. Der Trick besteht darin, den Anfänger weiterhin neben dem Experten bestehen zu lassen. Warum sollte man vorgeben, den Grünschnabel nicht zu kennen, wenn er sich in der Cafeteria zu einem und den neuen, cooleren, erfahreneren Freunden setzen will? Der Anfänger mag ein Idiot sein, doch er versteht sich aufs Partymachen. Wenn Sie ihn nicht länger dabei haben wollen, besteht die Gefahr, dass sich die Dinge in eine falsche Richtung entwickeln. Arbeiten Sie daher an Ihren Fähigkeiten. Nehmen Sie Ihre Aufgabe ernst und lernen Sie, was Sie lernen müssen. Üben Sie bis zum Umfallen. Stehen Sie wieder auf. Machen Sie weiter. Werden Sie richtig gut in dem, was Sie tun. Vergessen Sie nur nicht, Spaß an der Sache zu haben. Denn warum sollten Sie sich dann die ganze Arbeit machen? Sie müssen einfach nur Ihr Allerbestes geben und genießen, was Sie tun. Viertens. Lieben Sie sich selbst. Und die Singdrosseln des Glücks werden dauerhaft Ihre Background-Sängerinnen sein.